neues Jägerhütchen angeschafft. Ihr langen Kleid trägt sie ganz eng gerafft. Sie sieht so reizend wie ein kleines Filmprinzesschen aus und ist nur angestellt im Warenhaus. Am Tag tut sie bescheiden bei der Firma ihre Pflicht. Doch wenn sie abends ausgeht, dann erkennt man sie fast nicht. Die Lou hat sich ein neues Jägerhütchen angeschafft. Nun sieht sie wie eine Filmprinzessin aus. Hütchen angeschafft. Ihr langes Kleid trägt sie ganz eng gerafft. Sie sieht so reizend wie ein kleines Filmprinzesschen aus und ist nur angestellt im Warenhaus. Die Lou hat sich ein neues Jägerhütchen angeschafft. Nun sieht sie wie eine Filmprinzessin aus.